Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 4 bis 6. Wir sind uns darin so sicher, weil wir durch Christus großes Vertrauen zu Gott haben. Wir halten uns selbst nicht dazu fähig, irgendetwas zu bewirken, was bleibenden Wert hätte. Unsere Kraft dazu kommt von Gott. Er hat uns befähigt, Diener seines neuen Bundes zu sein, eines Bundes, der nicht auf schriftlichen Gesetzen beruht, sondern auf dem Geist Gottes. Der alte Weg führt in den Tod, aber auf dem neuen Weg schenkt der Heilige Geist Leben. Gott segne dieses Wort. Unser neuer Weg. Ja, in diesem Bibeltext, hier in dieser Bibelpassage aus dem 2. Korintherbrief, schreibt Paulus hier an die Korinthergemeinde, die Glaubensgemeinde, und versucht hier, was hier passiert ist, er versucht den Menschen zu helfen hier in der Glaubensgemeinschaft, dass sie zu verstehen, dass sie nicht auf das alte mosaische Gesetz zurückgreifen sollen, ohne Jesus Christus. Ja, ich sage es nochmal, also manche haben sich hier abgewandt von Christus und haben eben wieder auf das alte jüdische, das hebräische Gesetz sich dann bezogen. Das ist also das Gesetz Mose, ja, und eben ohne Jesus Christus. Und Paulus ermahnt eben die Menschen dort, dass eben dieser Bund, der neue Bund, den unser Jesus Christus mit uns geschlossen hat, dieser ist der, der uns ins ewige Leben führt. Ja? Aber der alte Weg, also wenn Leute sich an das alte Gesetz halten, ja, also das Gesetz Mose, was durch Mose gegeben worden ist, ohne Christus, dann führt das in den Tod. Das ist der alte Weg. Und es ist also eine sehr starke Ermahnung, und für uns ist das auch wichtig, dass wir hier verstehen, dass wir in Vers 5, wo es heißt, dass wir selber nicht dazu fähig sind, irgendetwas zu bewirken, was bleibenden Wert hätte oder hat. Unsere Kraft dazu kommt von Gott. Also da ist eben ganz wichtig, dass wir verstehen, wir, die wir in unserer persönlichen Beziehung als reuige Sünder zu Christus wachsen, dass wir auf unserem neuen Weg, nur in und durch Christus, irgendetwas bewirken können. Ja? Also ohne mich könnt ihr gar nichts tun, sagt unser Jesus Christus im Johannes-Evangelium, Kapitel 15, Vers 5. Und das ist eben absolute Wahrheit. Und so, wir, die wir als Christen zu Jesus kommen und in unserer persönlichen Beziehung zu ihm wachsen, ist es eben der Heilige Geist, der uns Leben schenkt. Nicht nur das ewige Leben, aber schon das Leben hier. Und darauf kommt es an, das ist unser neuer Weg für alle, die wir Christus folgen. Und Paulus ermahnt eben die Menschen dort, wieder zurückzukehren, zu Christus zu folgen und nicht sich auf ihre eigenen Fähigkeiten zu verlassen oder das Gesetz, dem Gesetz zu dienen, ohne Christus. Ja. Also darauf kommt es an. Und ja, ich ermutige euch, lest mal durch den 2. Korintherbrief. Da ist sehr, sehr viel zu verstehen, eben auch, wie Paulus versucht, den Menschen dort zu helfen, dass eben hinter all dem, dass der Satan, also der Teufel, hinter all dem steckt und Leute in die Irre führt. Und die Leute in der Korinther Gemeinde Korinth, da war also so viel Irrglauben auch. Die waren umgeben von Irrglauben. Da waren Leute eben, wie gesagt, die eben zur alten jüdischen Tradition wieder zurückgegangen sind, ohne Christus, zum Gesetz, zum alten Bund sozusagen. Aber eben auch, es waren dann Götter, die verehrt wurden, Idole. Also so viel Korinth. Lest das mal nach, versucht mal ein bisschen mehr noch rauszufinden über Korinth. Also da war also eine unglaubliche Opposition und auch Gegenkraft, Gegenwirkung gegen das Ur, nun die frühe Kirche hier, ja, also die Kirche, also die Glaubensgemeinde, die Menschen dort. Und das ist für uns auch heute so, dass wir wichtig sehen, dass wir keinen Kompromiss, keine Kompromisse da eingehen, wenn es nun auf, in unserer Beziehung zu Jesus Christus kommt. Also da dürfen wir nicht kompromittieren, keinen Kompromiss eingehen. Und wir bleiben also fest in der Bibel, wir sind bibelfest. Das heißt also, wir verstehen, also, wie wichtig Gottes Wort ist und eben auch dadurch, dass Jesus Christus durch den Heiligen Geist in und unsere Herzen spricht. Durch unseren tagtäglichen Umgang mit der Bibel, das ist Gottes lebendiges Wort, die Bibel, Jesus Christus ist das Wort und das hilft uns auf unserem neuen Weg. Also, nehmt euch das zu Herzen und lest mal durch den 2. Korintherbrief. Ist also sehr, sehr viel zu entdecken und erfahren und ja, an mancher Stelle denkt man wirklich, wie Paulus da selber, wie der Heilige Geist in und durch ihn wirkt, dass er wirklich beständig ist und versucht den Menschen da immer wieder Mut zu machen, sie zur Umkehr zu bewegen, zur Umkehr zum neuen Weg sozusagen und dass sie eben wieder zu Christus zurückkehren. Ist schon entscheidend. Also, geht mal rein, da ist viel zu entdecken und zu lernen. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns den neuen Weg aufgezeigt hast. Du bist für uns am Kreuz gestorben und hast das getan für uns, was wir nie tun können. In eigener Kraft, ohne dich, können wir gar nichts bewirken. Und das ist eben die Lehre, die Lüge der Welt sozusagen, da steckt der Teufel dahinter und ja, da erinnern wir uns auch nochmal in das Matthäus-Evangelium zu gehen, Matthäus 4. Kapitel und Lukas-Evangelium 4. Kapitel, wie du da, wie der Teufel, die Versuchung des Teufels, wie du ihn da überwunden hast. Die Lügen, die er da verbreitet hat, sind genauso heute auch so. Das ist also der Weg der Welt, der eben in ewige Verdammnis führt. Und das ist unser Gebet, dass alle Menschen zu dir kommen, zu unserem Jesus Christus, wo noch Zeit ist, in Reue, als reuige Sünder, sich abwenden von der Sünde und in und durch dich, durch den Heiligen Geist, in unserer persönlichen Beziehung, eine persönliche Beziehung eingehen und mit dir wachsen, unserem Jesus. Auf unserem neuen Weg begleitest du uns in Wort, in der Bibel und in der Tat, indem du uns ins Herzen sprichst, was denn nun wo auch immer, wie du es sagst, zu tun haben. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.